Die Tournee des Künstlerensembles Wangjaesan in den Provinzen und dessen Auftritt in Pyongyang wurden erfolgreich abgeschlossen. Am 7. Dezember gab das Ensemble im Kreis Samjiyon, ganz in der Nähe vom Gebirge Baekdo, dem Heiligen der Revolution, seinen ersten Auftritt. In allen Bezirksstädten und in den wichtigen Fabriken und Betrieben für den Aufbau einer Wirtschaftsnation boten die Künstlerinnen und Künstler rund 130 Male ihre Programme dar. Ihre letzte Aufführung im Großtheater Ost-Pyongyang vom 12. Dezember ermutigte die Bürger, die im großen Elan das Malima-Tempo schaffen.